Wir sind die Diktatoren des Kommen. In aller Hölle wartet das Heul. Willkommen im Odins Tafelrunde. Valhalla, wir kommen zu Recht dieser Zeit. Juden sind tot und das Leid wird über der Ewigkeit sein. In Ewigkeit sein. Ich kriege die Ohren, wir haben's gesprochen. Gemeinsam gegen alle Rassen. Die Feinde sind nicht länger.